Du ne hässliche Kreatur, mein Schwanzwunder der Natur. Das Biest wird regieren, Bitbox überflu. Von so einem Hässling hab ich auch wie dir Schilette ab, die hat die Welt genug. Bist so unerwünscht wie eine Atombombe oder da die Ebola-Krankheit, mein Rap macht sich breit. Und sterb ich meiner Prinzessin, ihr Motto immer Dada. Ich sage eure Hoheit, Parfüm von Fahrenheit, mal eine Frage. Schilette ab, die bist du so hässlich, weil du keinen Mutter und Vater hattest, um dich zu erzeugen. Deine Mutter wie so ein Zombie bei Resident Evil 3, sich vor dem Biest seinen Schwanz zu verbeugen. Hast du dich selber gezeugt, nach deinem Aussehen hätte ich als Akkulehrer dir nur Note sehen gegeben. Geh und schaufel schon dein Grab. Akro bleibt der Wunder knapp mit dem Harry Potter Zauberstab. Du siehst aus wie eine nicht geschlappte, lange Zeit weggeschmissen und auf die Fress drauf. Geschissenes Gesichtsoperation, keiner stürzt mich vom Akro-Thron. Wenn du mit deinem Altersheim Klappmesser Stress suchst, ihr wisst, wo ich wohne, du Mauserz, kein Scherz, Advent, Advent, deine Mutter, ihr Pussy brennt, brennt, genau, kein Scherz, bei mir brennt, für an Weihnachten, für dein Tod, nicht die vierte, sondern die fünfte Kerze, du kleines Messer, Hosenscheißer, Bettmesser. Ich werde dich mit dem Diss vernaschen, zerstören, verarschen, ficken, schicken. Wie eine Rolle Scheißpapier verticken, flächen, trashen, crashen. Bei mir wirst du blechen, rumheulen, überall auf deinem Schafsfell die Beulen, roten Farben, Narben. Ich bin und bleibe der Mad Max mit dem heutzutage gefragten Hex, Hex. Deswegen heißt es für meinen Schwanz wie im Krieg durchmarschieren. Hex, Hex, Sex, Sex, Sex, deine Eier immer gefragt bei den Freier. Du edle, schwule, hässliche Nutte, bist du eher los wie im Krieg. Wie im Krieg eine nicht gelangene Waffe, du wie ein Scheißhaus ohne Papier, wie eine Operation ohne Doktor, wie ein Friedhof ohne Grabmäler, wie ein Husten ohne Hustekamel mit dem Schafsfell. Dein Diss-Video, Bitch, Scheiß, friss, ist so ehrenlos wie Ebola. Deine Eier stinken schlimmer wie das Universum vom Hamburger Fischhafen. Ihr Großstadtaffen mit den falschen Waffen, Wasserpistolen, dein Video bleibt mir gestohlen. Du so dumm und ziehst mit einer Wasserpistole in den Krieg. Junge, eine Ohrfeige, dann heißt es hässliche Missgeburt. Dumbo, flieg, pass auf, Schilett ab, die, wenn der Akkuwind kommt, fliegst du weg wie Dreck, wie das himmlische Kind Dumbo. Du siehst aus wie ein krebskranker Caillou. Deine Mutter eine billige Kuh. Fressscheiße von meiner Socke, du Windpocke. In Genf häng ich dich an die Glocke. Du Klöckner von Notre Dame, Yami Yam. Merkt euch alle, Welt, Christo Akro bleibt unantastbar.